Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 6, 545 an Goethe, Jena, den 7. Dezember 1798. Wir leben jetzt wieder in sehr entgegengesetzten Zuständen, Sie unter lauter Zerstreuungen, die Ihnen keine Sammlung des Gemüts erlauben, und ich in einer Abgeschiedenheit und Einförmigkeit, die mich nach Zerstreuung seufzen macht, um den Geist wieder zu erfrischen. Ich habe übrigens diese traurigen Tage, die sich erst heute wieder aufhellten, nicht ganz unnütz verbracht und einige bedeutende Lücken in meiner Handlung ausgefüllt, wodurch sie sich immer mehr rundet und stetiger wird. Es sind verschiedene ganz neue Szenen entstanden, die dem Ganzen sehr gut tun. Auch jenen nicht ganz aufzuhebenden Bruch, von dem Sie schreiben, in Betreff des Tollen und Vernünftigen, sehe ich dadurch etwas vermindert, indem alles darauf ankommt, dass jene seltsame Verbindung heterogener Elemente als beharrender Charakter erscheine, aus dem Total des Menschen hervorkomme und sich überall offenbare. Denn wenn es gelingt, sie nur recht individuell zu machen, so wird sie wahr, da das Individuelle zur Phantasie spricht und man es also nicht mit dem trockenen Verstand zu tun hat. Wenn Sie glauben, dass wir das astrologische Zimmer nicht einbüßen sollten, so ließe sich immer noch Gebrauch davon machen, auch im Fall, dass wir die andere Fratze behielten. Das Meer schadet hier nichts und eins hilft dem andern. Mir ist eigentlich nur darum zu tun, dass ich von Ihnen wisse, ob das neulich Überschickte überall nur statthaft ist, denn es ist gar nicht nötig, dass etwas anderes dadurch ausgeschlossen wird. Ich weiß Ihnen heute nichts zu sagen, was Sie interessieren könnte, denn ich bin nicht aus meiner Arbeit gekommen und habe auch von außen nichts in Erfahrung gebracht. Wollten Sie mir nicht das Buch über den Kaukasus verschaffen, von dem Sie mir öfters sagten, ich habe jetzt gerade ein Bedürfnis nach einer ergötzlichen Lektüre? Leben Sie recht wohl, an Mayern viele Grüße, meine Frau empfiehlt sich. S.C.H.